überfordert. Sie zeigen mit dem Finger, drängen uns in eine Ecke. So wird nur alles schlimmer, keine Chance den Leuten klar zu machen, wer wir sind. Sie stecken uns in Knast, um zu helfen, das hat keinen Sinn. Ich komme raus mit Diplom, Drogendealer. Keiner wird mir helfen, ich bin frei und mach das gleiche wieder. Jeder zweite geht zurück in den Knast. Draußen gibt es keine Hoffnung, Taten folgen aus Hass. Er wird Wiederholungstäter, 3 Jahre drauf. Der Kinderficker kommt nach 2 Jahren wieder raus. Was ist das für ein Staat? Ihr seid doch nur dem Geld her. Und ihr scheißt auf uns, wir bringen doch nur mehr Geld mehr. Sie sind verzweifelt, laufen Amok in den Schulen. Ein Warnzeichen für die Politik, sie sollte jetzt was tun. Die Jugend ist die Zukunft, es geht hier nur um uns. Doch leider ist es so, sie kümmern sich an Scheiß um uns. Sie kümmern sich an Scheiß um uns. Meine Brüder sind voll Sorgen und Hass. Sie können nachts nicht schlafen, weil ihr ganzes Leben verblasst. Sie geben Hartz IV und glauben, damit wär's getan. Armut gibt es trotzdem, dieses Land ist arm. Kein Stolz, keine Ehre. Ich schäme mich für dieses Land und in der Zukunft sehe ich nur Leere. Dieses Land braucht einen Anführer, keinen Zwerg. Jemand, der weiß, wie wir leben und fühlen, das ist viel wert. Sie kümmern sich an Scheiß um uns, haben Tricks. Es geht nur um die Kohle, aber was wir fühlen, bedeutet nix. Heutzutage, da geht es um die Korruption. Und die deutschen Bürger arbeiten für den Hungerslohn. Und die fette Nutte sitzt auf dem Thron und labert Scheiße, die wir nicht verstehen, das gab es doch schon. Und so langsam hab ich satt, immer nur der Abschaum zu sein. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, wir kämpfen mal allein. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns, denn das ist unsere Ruhe. Sie kümmern sich an Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns, denn das ist unsere Ruhe. Sie kümmern sich an Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Vaterstadt tut nichts für diese Welt. Alle meine Jungs leben auf der Straße nur vom dreckigen Geld. Auf den Streets aufgewachsen, voller Hass und voller Leid. Leben sie ihr Leben und das nur für ein bisschen Streit. Für die Fam, für die Freunde, für die Gesellschaft. Nur für ein bisschen Freude würden sie alles tun. Denn sie brauchen keinen abgefuckten Grund. So wie sich dieses Land hier zeigt, zeigt es nicht ein bisschen Stolz und Ehre. Darauf können wir scheißen, wir schaffen es auch ohne Ehre. Denn ihr kümmert euch in Scheiß um uns. Vaterstadt, wo bist du nur? Kümmert euch um uns. Wieso bist du nur so stur? Dieses Land hat es nicht verdient, nur der Dreck zu sein. Es verdient es nicht, so zu leben, für Streit und für Leid. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Wir bleiben für immer in unserer Hut. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns, denn das ist unsere Ruhe. Sie kümmern sich an Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns, denn das ist unsere Ruhe. Sie kümmern sich an Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns, denn das ist unsere Ruhe. Sie kümmern sich an Scheiß um uns. Sie kümmern sich in Scheiß um uns.